Leben des Galilei. Der Dichter Brecht und der Welterforscher Galilei hätten verteufelt viel gemeinsam, behaupteten viele westliche Nachkriegsinterpreten des Stückes und warfen dem Autor vor, er habe, trotz seines Wissens über die Mängel des Systems, ähnlich vor den kommunistischen Machthabern in der DDR gekuscht, wie Galileo Galilei vor den Folterknechten der katholischen Kirche. Den schwierigen Umgang mit der Erkenntnis formuliert Galilei im Stück einmal so: Ich denke manchmal, ich ließe mich 10 Klafter unter der Erde in einen Kerker einsperren, zu dem kein Licht mehr dringt, wenn ich dafür erführe, was das ist: Licht. Und das Schlimmste, was ich weiß, muss ich weitersagen, wie ein Liebender, wie ein Betrunkener, wie ein Verräter. Es ist ganz und gar ein Laster und führt ins Unglück. Die noch deutlichere Parallele zwischen dem Leben des Bertolt Brecht und dem Leben des Galileo Galilei aber darf man in dem Versuch sehen, sie in unwürdiger Weise zum öffentlichen Abschwören von ihren Überzeugungen zu zwingen. Im Rahmen der US-amerikanischen Kommunistenhatz wurde der Exilant Brecht 1947 in Washington vor den Ausschuss zur Verfolgung unamerikanischer Umtriebe zitiert und sagte dort auch aus. Unmittelbar darauf verließ er das Land. »Sie behandeln mich hier schlimmer, als wenn ich die Pest hätte«, sagt Galilei im Stück, als man ihn vor die römische Inquisition beordert hat. Kaum eines seiner Stücke hat Brecht so gründlich umgearbeitet wie dieses. Als er die erste Fassung schrieb, 1938-39 im skandinavischen Exil, war Galileo Galilei eine weitgehend positive Figur. Ein Mann, der in großer Not alle Tricks anwendet, um zu überleben. Ein gerissener Versteller und Widerstandskämpfer, der sich zwar zum Schein den Pressionen der Mächtigen beugt, aber weiter tapfer für seine Sache ficht. In den Überarbeitungen, die Brecht 1946 in den USA, teils gemeinsam mit dem Schauspieler Charles Laughton und später in Ostdeutschland, bis zu seinem Tod im Jahr 1956 vornahm, wird Galileis opportunistisches Paktieren mit der Obrigkeit sehr viel entschiedener verdammt. Der Abwurf US-amerikanischer Atombomben über Hiroshima und Nagasaki war der wichtigste Grund, der Brecht zu seiner Revision anspornte. »Dieser Superfurz übertönt alle Siegesglocken«, schrieb Brecht über die Atombombenabwürfe in seinem Arbeitsjournal. Anlässlich der amerikanischen Aufführung der Neufassung von »Leben des Galilei« notierte er über die Reaktion der Bewohner von Los Angeles auf den Einsatz der Massenvernichtungswaffe: »Die große Stadt erhob sich zu einer erstaunlichen Trauer. Der Stückeschreiber hörte Autobusschaffner und Verkäuferinnen in den Obstmärkten nur Schrecken äußern. Es war der Sieg, aber es war die Schmach einer Niederlage.« Mit großem Fleiß hatte sich Brecht für dieses Stück in historische Zeugnisse über Galileis Leben und Werk vertieft und sich beim Abfassen in für ihn ungewöhnlicher Weise auch an die meisten historischen Vorlagen gehalten. Nun aber aktualisierte er das Drama. In der 14. Szene sagt Galilei beispielsweise in der überarbeiteten Fassung des Stückes: »Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen anzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden, und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein.« Ein paar Sätze später folgt die Selbstanklage Galileis: »Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können. Das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden.« Die erste Fassung von »Leben des Galilei« wurde im September 1943 in Zürich uraufgeführt, die zweite im Sommer 1947 in Los Angeles. In seiner Schlussbemerkung zur amerikanischen Aufführung sorgte sich Brecht: »Es wäre eine große Schwäche des Werkes, wenn die Physiker recht hätten, die mir, im Ton der Billigung, sagten, Galileis Widerruf seiner Lehre sei trotz einiger Schwankungen als vernünftig dargestellt, mit der Begründung, dieser Widerruf habe ihm ermöglicht, seine wissenschaftlichen Arbeiten fortzuführen und der Nachwelt zu überliefern. Brecht, damals ganz kommunistischer Weltrevolutionär, sah Galileis tiefste Schuld darin, dass er durch sein Verhalten eine Revolution verhindert habe. Dank seines Verrats an der Wissenschaft sei die Wahrheit, dass die Erde sich um die Sonne dreht, erst mit der Verzögerung von Jahren ans Licht gekommen. Ein Umschwung anstatt einer Revolution habe ihr zum Sieg verholfen. Die Mächtigen aber seien die gleichen geblieben. Die Kirche und die gesamte Reaktion.